Deutschlandfunk, Kultur heute. Er ist nach wie vor der teuerste und international sicherlich einer der wichtigsten deutschen Gegenwartskünstler. Gerhard Richter, in Dresden 1932 geboren, studierte er erst in der DDR, floh im Jahr des Mauerbaus nach Westdeutschland, wurde dann 1971 Professor für Malerei an der Düsseldorfer Kunstakademie bis 1993 und er lebt seit Jahrzehnten in Köln. Als Maler, Fotograf, bildender Künstler hat er sich immer wieder auch mit der deutschen Geschichte intensiv befasst. Etwa in den typisch unscharfen, verwaschenen Schwarz-Weiß-Bildern auf Grundlage von Fotografien über seine Tante Marianne oder Onkel Rudi, der 1944 als Wehrmachtssoldat in der Normandie fiel. Nun hat er sich öffentlich über einen Film geärgert, der Teile seines Lebens aufgreift, und das ist der Film Werk ohne Autor. Er ist von Florian Henkel von Donnersmarck. Ich habe den Kollegen Stefan Kolldorff gefragt, warum meldet sich denn Gerhard Richter nun ärgerlich zu Wort? Weil zwar offiziell nie gesagt wurde, das sei ein Film über das Leben und auch das Arbeiten von Gerhard Richter, ist aber jedem, der ihn, so wie ich, gesehen hat, völlig klar ist, es kann nur Gerhard Richter gemeint sein. Die Biografie dieses Protagonisten Kurt Barnard ist ganz deutlich angelehnt an der von Richter. Sie haben einige Stationen gerade schon genannt. Man kann jetzt auch noch weiter in die familiären Verhältnisse einsteigen, auch in die Art zu malen. Und es gibt jetzt eine Kontroverse, die ausgelöst wurde durch einen Artikel im Magazin New Yorker. Da hat sich nämlich Gerhard Richter zum ersten Mal ausführlich zu diesem Film geäußert und gesagt, er habe Henkel von Donnersmarck deutlich gesagt, dass er keinen Film über sich selbst gutheißen könne. Der sei nun offenbar trotzdem entstanden. Und das nennt Gerhard Richter jetzt in schriftlichen Statements gegenüber diesem Magazin eigentlich eine Unmöglichkeit, und er sagt, der Regisseur Henkel von Donnersmarck habe alles getan, um seinen Namen mit dem Film in Verbindung zu bringen, und das sei nicht nur unrechtmäßig gewesen, sondern im Grunde, darauf läuft es hinaus, auch unehrenhaft. Ich fasse zusammen, Werk ohne Autor ist ein deutscher Spielfilm von Florian Henkel von Donnersmarck, zeigt das Leben eines aufstrebenden Malers in der DDR und in der Bundesrepublik und im Vereinigten Deutschland, orientiert sich also an der Biografie des Künstlers Gerhard Richter. Der wirft dem Filmemacher also vor, missbraucht und verzerrt dargestellt worden zu sein. Das hat er auch schon in der Vergangenheit getan. Hat er denn nun recht? Naja, es muss wohl Gespräche gegeben haben zwischen dem Regisseur und Gerhard Richter. Das bestreiten beide Seiten auch nicht. Im Gegenteil, Henkel von Donnersmarck beruft sich natürlich darauf und sagt, ich dachte, ich hätte sein Einverständnis. Richter wiederum entgegnet, den Eindruck kann er eigentlich nie gehabt haben. Die Parallele, auf die Sie anspielen, mag sich auf ein Buch des Kollegen und Journalisten Jürgen Schreiber beziehen, der 2005 über das Leben von Gerhard Richter Erstaunliches herausgefunden hat. Und da sagen Zeugen, das habe Richter auch regelrecht bewegt, was dieser Kollege damals herausgefunden hat, beispielsweise über diese Tante Marianne, die von den Nazis umgebracht wurde, beispielsweise über andere familiäre Verstrickungen auch in den Nationalsozialismus. Als das Buch dann erschienen sei, da habe Richter sich aber davon distanziert und es nicht mehr gut gefunden. Und da gibt es nun offenbar eine Parallele zu diesem Film. Wenn man Richter jetzt aber ein bisschen kennt, dann weiß man eigentlich, dass er ein sehr zurückhaltender, ein sehr scheuer Mensch ist. Verschlossen geradezu. Ja, auf der anderen Seite aber durchaus auch ein Gesprächsbereiter, wenn er denn Vertrauen zu jemandem gefasst hat. Und für mich stellt sich, Herr Köhler, ehrlich gesagt die Frage, ob die Verhältnisse für beide Seiten klar waren und ob Richter auch völlig klar gewesen ist, als er mit Henkel von Donnersmarck gesprochen hat, was wird daraus werden, was soll daraus werden. Er hat Schreiber bei dem Buch damals 2005 nämlich auch vorgeworfen, das sei alles wahnsinnig, naja, reißerisch dramatisiert worden. Vielleicht ist das Ganze einfach zurückzuführen auf ein banales Missverständnis. Ich erzähle viel, aber ich wüsste eigentlich schon auch ganz gerne, wie das Ergebnis dann aussieht. Deutsche abgründige Stoffe kommen gut an, zumal in Amerika. Werk ohne Autor ist seit heute auch für den Oscar nominiert. Sie haben es gesagt, es ist ein Hollywood-Stoff geradezu. Verhält sich, abschließend gefragt, Donnersmarck zu Richter nicht so ein bisschen wie damals vielleicht Plenzdorf zu Goethe in seinem Werther-Film? Nämlich einfach sehr frei. Er nimmt einen berühmten Stoff, bearbeitet den frei. Da fragt dann aber Gerhard Richter zu Recht, als wir gesprochen haben, habe ich ihm gesagt, warum muss es denn ein Maler sein? Warum kann es nicht auch ein Dichter sein? Warum nicht möglicherweise ein Musiker? Die Geschichte, die Sie, Herr Henkel von Donnersmarck, erzählen, die braucht nicht unbedingt den Maler. Also man darf dem Regisseur schon unterstellen, dass er ganz bewusst auch darauf spekuliert hat, dass jedem bewusst ist, über wen er diesen Film in Wirklichkeit dreht. sagt Stefan Koldorf über Gerhard Richters Kritik am Film Werk ohne Autor, seit heute auch nominiert für die Oscars.